Er berief Februar 1807 die unter dem Namen Sanhedrin bekannte Versammlung jüdischer Rabbiner und anderer jüdischer Abgeordneter. Sie sollte die Ergebenheit und die freiwillige Einordnung der Juden in das Staatswesen bezeugen. Unter seinen Generalen waren Sult, Nai, Massena Juden. Bald zog er, durch Erfahrung belehrt, andere Seiten auf. Durch Verordnung vom 17.03.1808 wurde den Juden das Handeltreiben nur auf Erlaubnisschein des Präfekten gestattet. Artikel 16 lautete: In den Departements des Ober- und Niederrheins ist die Neuansiedlung von Juden fortan untersagt. In allen übrigen Departements unseres Kaiserreiches sollen die Juden neu zugelassen werden, welche selbst Ackerbau treibend Grundbesitz zu diesem Zwecke erwerben. Es ist ihnen dagegen untersagt, Handel irgendwelcher Art zu treiben. Eine Verordnung vom 20.07.1808 zwang die Juden, Vor- und Zunahmen anzunehmen.